Stempeln gehen ist kein Vergnügen, Arbeitsfrau und Arbeitsmann. Täglich stehen in langen Zügen sie beim Arbeitsnachweis an, ohne Ansehen der Parteien. Heißt es danke, bestens nein. Hungrig in der Mietskaserne quetscht man sich im engen Raum. Nur der Nazi trägt dies gerne, denn nach München schwebt sein Traum. Wohnt er selbst im stinkigen Loch, im Palais wohnt Hitler doch. Zwischen Marmor, Glas und Bronze, Persern, Lüstern und Damast, grambeladen seufzt der Bonze unter Deutschlands Schuldenlast. Hakenkreuze schmücken rau, Mobiliar wie Außenbau. An den Wänden Heldenschwarten, Schwerter im Beratungssaal, Fahnen, Harnische, Standarten und ein Waffenspind legal. Hitlers Braunhaus schreit vor Pracht, bis das deutsche Volk erwacht. Braunbehemdete Proleten der SA versehen den Schutz und behüten die Tapeten vor Gefahr und Judenschmutz. Welche Hakenkreuz durchwebt Hitlers eigenem Geist entschwebt. Adolf Hitler von Berufe selber einst Dekorateur, klimmt von Stufe so zu Stufe seiner Laufbahn immer höher. Denn das braune Haus zeigt klar, dieser bleibt das, was er war.